D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Deutscher Herbst, die Temperaturen nähern sich immer mehr den Minusgraden an und nichts ist so unangenehm wie eine Mandelentzündung. Die hatte ich gerade die letzten Wochen so richtig unangenehm mit Penicillin nehmen und so weiter. Und wenn ich jetzt vor die Türe trete, dann ist mir kaum eine Sache wichtiger als ein warmer Schal, ein warmer Hals. Hallo bei Eine Stunde Netzbasteln. Mein Name ist Moritz Metz. Wir sind das Bastel-, DIY- und Selbermach-Magazin jeden zweiten Mittwoch auf D-Radio Wissen. Und ich stehe hier gerade draußen in Berlin am Maybach-Ufer. Es ist ziemlich kalt und wir haben aber heute vor, eine Lösung zu bauen für mein Halsproblem, und zwar einen elektrisch betriebenen Schal. Und den wollen wir heute basteln mit zwei Mitgliedern des Netzbastel-Kompetenzteams. Einmal mit Georg Werner und später mit Resi Springer. Beide waren schon öfters mal in der Sendung dabei. Georg kennt sich aus mit Elektronik und den werde ich jetzt besuchen mit einem alten Föhn, weil den brauchen wir für unseren Heizschal. Fotos und Links gibt's auf deradiowissen.de und dann auf eine Stunde Netzbasteln klicken oder einfach auf netzbasteln.de, so heißen wir auch bei Twitter oder Facebook. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß in dieser halswärmenden Sendung. Deradio Wissen. Eine Stunde Netz. Ah, funktioniert noch wunderbar, dieser kleine Reiseföhn. Hallo, ihr hört eine Stunde Netzbasteln. Heute die Ausgabe, in der wir einen Heizschal bauen, und zwar aus nichts Geringerem als diesem kleinen schrottigen Reiseföhn aus einem Drogeriemarkt. Ideenwelt steht da drauf. Und mit diesem Föhn bin ich, wie gesagt, zu meinem Freund Georg gefahren. Hallo Georg. Hallo. Der ist noch hier in den Tiefen seines Ateliers, seiner Elektrofrickler-Werkstatt. Ihr kennt Georg vielleicht aus einer anderen Netzbastelausgabe. Da haben wir eine Cappy gebaut mit einer Fernbedienung drin, die jeden Fernseher ausschalten kann. Und wir haben auch mal eine Lichterkette gebaut für so eine Fahrradbar. Genau, eine Lichtorgel im Endeffekt. Genau, und heute bauen wir, wie gesagt, diesen beheizbaren Schal. Und Georg kramt gerade in seinen Kisten rum nach der richtigen Stromversorgung. Aber lass uns das mal hinten anstellen, weil als erstes müssen wir diesen Föhn auseinandernehmen, um dann gemäß dieser Anleitung, die wir auf der Webseite Instructables gefunden haben, und den Link dazu gibt es natürlich auf deradiowissen.de oder netzbasteln.de und dann auf die 43 klicken, weil das ist die 43. Ausgabe. Und da muss man eben einen Föhn auseinandernehmen. Und das geht ja erstmal nicht so leicht. Ich musste gerade extra nochmal nach Hause fahren, um den richtigen Schraubenzieher zu holen, weil... Das ist so ein Sicherheitsschraubenzieher. Der ist hier so nochmal extra geschlitzt in der Mitte. Und dann, damit man eben solche Sachen nicht einfach mal auseinander nimmt und mal selber repariert oder damit rumbastelt. 1200 Watt hat dieser Föhn, und vielleicht sollten wir vorher tatsächlich den Stecker ziehen, dass wir nicht irgendwas auf die Finger gebratzelt kriegen. Und dann geht es ganz einfach, diese Sicherheitsschrauben, die eben aussehen wie Flachschrauben, aber nicht ganz. In der Mitte haben die nochmal so einen Bobbel. Dann braucht man so einen U-förmigen Schraubenzieher, der das dann öffnen kann. Mit dem geht es dann ganz leicht auf. Ja, der passt leider nicht ganz, aber mit ein bisschen hin und her wackeln, doch geht's jetzt auch. So, wir öffnen gerade diesen Föhn, 1200 Watt. Das ist schon erstaunlich, wie viel Power da in so einem kleinen Teilchen drin steckt, oder? Auf jeden Fall. Also wenn man sich das überlegt, dass das alles nur mit so ein bisschen Plastik abgeschirmt ist. Wenn der in die Badewanne fällt, wobei dieses, wenn es in die Badewanne fällt, ist ja heutzutage gar nicht mehr so schlimm, weil die meisten Stromsicherungskästen nochmal abgesichert sind, heißt es. Aber ich weiß nicht genau, ob das da auch funktioniert. Na doch, das gibt so einen extra FI-Schalter, heißt der, der eben dann auslöst, wenn plötzlich solche Sachen passieren. Die sind dann vorzugsweise im Bad und in der Küche verbaut, ja. Aber trotzdem sollte das auf keinen Fall ausprobiert werden, einen Föhn in die Badewanne schmeißen. Das ist wirklich lebensgefährlich, ernsthaft. So, und jetzt haben wir dieses Ding geöffnet, zumindest mal den Griff. Dann entpuppt sich ein kleiner Schalter. Was ist da noch drin? Das ist sogar ein mehrstufiger Schalter. Da kommen, genau, aus dem Stromkabel ein braunes und ein blaues Kabel. Und dann gehen da aber raus ein rotes, ein weißes, mehrere Kabel. Checkst du schon die Schaltung hier? Also hier sind einfach mehrere Kabel dran, um einfach diese verschiedenen Stufen einzuschalten. Da werden dann verschiedene Heizwendel noch mit dazugeschaltet oder eben abgeschaltet. Und was wir brauchen aus dem Föhn ist aber noch gar nicht unbedingt der Schalter, wobei der ja auch ganz nett ist für das eine oder andere Projekt, sondern wir müssen den jetzt noch weiter aufmachen, ruhig mit Gewalt. Genau, weil wir wollen diesen Föhn im Endeffekt auseinanderbauen, um an diese Heizwendeln ranzukommen. Die werden wir dann auch nicht mehr mit 220 Volt betreiben, sondern eben mit einer niedrigeren Spannung, damit es dann nicht gefährlich ist. Diese Drähte sind da vorne drin, wenn man reinguckt in den Föhn, die sind das, was dann immer so glüht, ne? Glühen sollten sie eigentlich gar nicht. Die werden ja immer von der Luft, von diesem Ventilator gekühlt. Wenn man das dann zuhält, dann fangen die manchmal an zu glühen. Und dann gibt es meistens auch noch einen extra Sicherheitsschalter da drin, der dann abschaltet. Ach, das ist mir schon mal passiert bei diesem Föhn, als ich irgendein T-Shirt getrocknet habe, was gerade frisch aus der Waschmaschine kam, weil ich es ganz eilig hatte. Und dann hat der irgendwann abgeschaltet. Das war dann bestimmt dieser Überhitzungsschalter. Den werden wir da drin auch noch finden. Aber jetzt muss das Ding ja erstmal aufgehen. So, jetzt entpuppt sich hier so eine kolbenförmige, schöne, hübsche Installation, die ich auch gleich nochmal fotografiere. Wie gesagt, Fotos im Internet auf deradiowissen.de. Ein Föhn zerlegt, ein ziemlich billiger Reiseföhn war das einmal, jetzt in seine Einzelteile zerlegt, die hier so auf unserem Glastisch liegen. Besonders aufregend ist das eigentlich nicht, was da drin steckt an Technik. Nö, das ist eigentlich vom Prinzip her dasselbe wie eine Glühlampe. Nur halt, dass es halt noch ein Gebläse hinten dran hat und dass der Draht ein bisschen, also der soll nicht leuchten. Eine klassische Glühlampe, die funktioniert eigentlich auch so, dass sie den Großteil ihrer Energie in Hitze absondert und der uns das gerade nochmal den Vergleich nahegelegt hat, das ist Georg Werner, Elektrobastler und Frickler und Medienkünstler in Berlin und der ist heute mein Experte, weil er ist auch Teil des Netzbasteln-Kompetenzteams und wir basteln heute einen beheizbaren Schal für die kalten Herbst- und Wintermonate bei einer Stunde Netzbasteln. Den Föhn haben wir jetzt gerade auseinandergelegt und jetzt haben wir hier diese kleinen Drähte. Wenn man mit dem Finger drüber fährt, die werden dann eben heiß und deren Hitze wird dann durch den Ventilator rausgeblasen. Und die brauchen wir jetzt aber, diesen Draht. Genau, das ist jetzt ein spezieller Draht, der hat einen recht hohen Widerstand. Und genau das führt dazu, dass der sich eben so stark erwärmt. Und das nutzen wir jetzt eben auch für unseren Schal. Okay, hoher Widerstand. Es gibt ja in Sachen Strom, gibt es ja immer so ganz verschiedene Werte, die dann zum Teil auch wieder unterschiedlich heißen. Spannung, Strom, Widerstand. Also das Laienwissen ist ja, aus der Steckdose kommt 230 Volt, aus so einer Batterie kommt 1,5 oder 9 Volt raus. Das ist jetzt die Spannung. Genau, das ist die Spannung. Und zusammen mit dem Widerstand ergibt sich immer eine Stromstärke, also ein Strom, der eben fließt. Und diese drei Sachen gehören immer zusammen. Und man hat halt eine Spannung. Und wenn man jetzt an der Steckdose 230 Volt hat, dann bestimmt der Widerstand, den zum Beispiel eine Glühlampe hat, den Strom, der durchfließt. Und der wird in Ampere gemessen? Der wird in Ampere gemessen und der Widerstand wird in Ohm gemessen. Man erinnert sich ja vielleicht noch an Physik, das ohmsche Gesetz. Und das bestimmt dann im Endeffekt so, wie hell die Lampe leuchtet. Und wie viel Strom sie auch verbraucht. Am Ende kann man dann zum Beispiel Watt auch erheben. So ist ja dann auch wieder so eine gängige Einheit. Das ist, glaube ich, dann die Spannung mal die Amperezahl. Stimmt's? Genau, das ist die Spannung mal die Stromstärke. Und das ist einfach die elektrische Leistung, die dann umgesetzt wird. Das ist das, was wir als Watt kennen. Und bei einer Glühlampe kann man einfach sagen, das ist halt die Spannung mal die Stromstärke. So, und jetzt hat dieser Föhn ja 1200 Watt. Das ist ja mehr als ein PS, wenn man das dann wieder irgendwie anders umrechnet. Ein Pferd könnte also nicht so diesen Föhn betreiben. Ist auch egal. Wir wollen den jetzt auf jeden Fall mal auseinanderlegen. Und das machen wir mit der Zange. Beziehungsweise, du hast auch schon angefangen, das Ganze zu messen. Wie es hier so am Föhn dranhängt und hast von einem anderen Föhn, den du auch noch am Start hattest, rausgefunden, dass der ein bisschen besser geeignet ist für unser Projekt. Genau, also ich habe jetzt noch so einen anderen Reiseföhn auch noch hier da gehabt, den habe ich jetzt auch nochmal auseinandergenommen und habe bei beiden den Widerstand gemessen. Bei deinem waren es ungefähr 48 Ohm und bei meinem sind es so 150 Ohm. Das heißt, meiner hat eine geringere Leistung. In dem Fall wäre das aber ganz sinnvoll, einen höheren Widerstand zu haben, weil sonst die Batterien so schnell leer sind. Und es muss sich ja jetzt auch nicht so extrem erhitzen. Nee, man braucht ja keinen Glutdraht um den Hals, sondern man will es nur ein bisschen bacherl warm haben. Schön, wenn man da im Herbst spazieren geht. Wie gesagt, für unseren Heizschal, ein Projekt von der Website Instructables. Dann nehmen wir halt einfach hier diesen Föhn. Da ist diese Spirale auch so ähnlich gewickelt, alles ein bisschen kleiner. Und die sieht aus wie so eine lange Spiralfeder. Genau, das ist einfach nur, damit man noch mehr Länge dieses Drahts in diesen Föhn reinbekommt, ist der jetzt nochmal aufgewickelt. Genau das Gleiche ist ja auch bei den Glühwendeln in Glühlampen drin. Die sind ja auch nochmal gewickelt. Ah ja, stimmt, dass dann da noch mehr durchfließen kann in dem kleinen Raum, der da vorhanden ist. Okay, dann zwicken wir das jetzt mal ab. Vielleicht, fangen wir mal an. So. Diese Spiralen sind hier nochmal aufgewickelt auf so ein... Oh, auf einen Faden, der nicht brennbar ist, höchstwahrscheinlich. Das wäre sonst etwas fatal. Genau, jetzt habe ich das mal hier abgenommen. So. Genau, hier ist nochmal so ein Mittelabgriff. Da wird dann vielleicht eine niedrigere Leistung dann einfach, wird nur die Hälfte betrieben von dieser Spirale hier. Wir können ja schon mal messen hier einfach, wie viel die Hälfte von dieser Heizwendel hier als Widerstand hat. Georg hat hier so ein großes, riesiges Messgerät, das zeigt jetzt an 73. 72 Ohm, genau. Das ist also ungefähr, und wir können die andere Hälfte nochmal messen. Ja, die andere Hälfte ist ein bisschen weniger, also aber ungefähr auch 70 Ohm. Also es ist wirklich genau die Hälfte, würde ich sagen. Also es ist so, dass je höher der Widerstand ist, desto schwerer hat es der Strom da durchzufließen, aber desto heißer wird es dann gleich auch, wenn dann genügend Strom anliegt. Wenn genügend Spannung anliegt, genau. Das, wenn die Spannung hoch genug ist und der Widerstand gleichzeitig hoch ist, dann fließt auch ein hoher Strom und dann wird es auch richtig schön warm. Soweit zur Elektroniktheorie. Jetzt die Praxis. Du hast jetzt mal diese Spule abgenommen, also die Hälfte davon. Das könnte schon ausreichen und es liegt jetzt vor uns wie so eine Feder. Und damit kann man jetzt schon ausprobieren, ob es heizt, wenn du da Strom anlegst. Du hast hier so ein professionelles Netzgerät, da kannst du die Spannungsstärke und die Amperezahl, also Volt und Ampere, eben damit einstellen. Wie viel jagst du da jetzt mal drauf, um zu probieren, ob es heizt? Na, ich würde jetzt erstmal mit 12 Volt anfangen. Das ist so das, was man auf jeden Fall noch gut anfassen kann, ohne dass da irgendwie was passieren kann. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe jetzt hier so kleine Krokoklemmen dran gemacht, links und rechts. Und die Heizwendel ist so dazwischen. Mein Netzteil sagt mir jetzt, bei 12 Volt fließen knapp 180 Milliampere. Aber es wird auch nicht wirklich warm. Also es ist eher so handwarm. Genau, das reicht noch nicht aus. So ein Schall, so ein bisschen mehr sollte er schon können. Mach doch mal 18 Volt, weil dann könnte man zwei 9 Volt Batterien nebeneinander hängen. Ja, jetzt haben wir 18 Volt. Da sind wir jetzt knapp über 200 Milliampere. Und jetzt wird es auf jeden Fall ein bisschen warm. Ja, doch, das würde ich mir noch so um den Hals hängen. Das ist nicht so heiß und ich glaube, es hat eine ganz angenehme Wärme. Und vielleicht hält es auch einen Spaziergang lang. Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt eine Stromstärke, die noch ein bisschen, also eine Weile auf jeden Fall ausgehalten wird von den Batterien. Und da muss man dann auch wahrscheinlich noch keine Sicherung reinbauen, weil was soll da passieren? Das kann sich jetzt auch nicht sofort einfach so durchglühen. Nee, da hätte ich jetzt auch keine Bedenken. Also da ist dann der Innenwiderstand auch von den Batterien noch da. Aber wenn das jetzt ein normaler Draht wäre, der würde jetzt anfangen zu glühen, wenn man den zwischen zwei 9-Volt-Batterien hängen würde. Aber das ist ja so ein Widerstandsdraht, da passiert jetzt nicht viel. Also nicht zu Hause ausprobieren, Draht auf eine Batterie legen, weil sonst fängt es an, fies zu glühen und dann kann die Batterie kaputt gehen und lauter gefährliche Sachen. Aber es gibt auch eine schöne Sache, wenn man Stahlwolle nimmt, sowas zum Putzen normalerweise, und die an eine 9-Volt-Batterie dranhält, dann fängt es an, richtig zu glühen. Und wenn man dann noch ein bisschen pustet, kann man es auch anbrennen lassen. Okay. Billige 9-Volt-Batterien aus dem Supermarkt. Bei Batterien muss man nicht so sehr darauf achten, dass das Markenprodukte sind, oder? Meistens? Nee, nicht auf die Marke, aber man muss darauf achten, dass alkalisch draufsteht irgendwie, alkaline auf Englisch. Und nicht diese super heavy duty, die halten gar nichts. Aber wenn man diese alkalischen aus dem Supermarkt, die sind auch gut. Bei diesen Batterien für Heizschäle, wie wir heute einen in eine Stunde Netz basteln, Ausgabe 43, bauen, da nehmen wir jetzt einfach hier die billigen beiden 9-Volt-Batterien und wir haben jetzt hier so eine kleine Schaltung gelötet. Wie sieht die aus? Um jetzt einfach auf diese Spannung von 18 Volt zu kommen, die wir vorher so im Experiment rausgefunden haben, nehmen wir jetzt einfach zwei 9-Volt-Batterien und schalten die in Reihe. Dann addiert sich die Spannung. Das heißt, man hängt den Pluspol von der einen an den Minuspol von dem anderen? Genau. Da kann man einfach die theoretisch auch direkt aneinander klipsen. Das geht ja bei diesen 9-Volt-Batterien so, dass man die wie so Druckknöpfe aneinander klipsen kann. Und dann würde man jetzt hier an beiden Seiten messen, an den Außenseiten. Dann hätte man eben diese 18 Volt. Können wir gleich mal machen. Da, genau, müssen wir auf die Spannung schalten und sind hier bei gut 19 Volt. 19,4 Volt, das heißt, die sind noch richtig schön voll. Die sind noch richtig schön voll. Wie lange würden die jetzt dann in diesem Heizschall halten? Das können wir gerne noch ausrechnen. Das ist auch relativ einfach. Normalerweise steht ja bei Batterien so eine Milliampere-Stunden-Zahl drauf. Das ist die Kapazität von der Batterie. Und die errechnet sich einfach daraus, wie lange die Batterie ihre Spannung abgeben kann. Und wie viel Strom dabei. Und das ist im Endeffekt einfach auch wieder so eine Multiplikation aus der Stromstärke und der Zeit, die das Ganze dann abgeben werden kann. Bei einer Autobatterie gibt es dann welche mit 60 Ampere-Stunden oder mit 80 Ampere-Stunden. Da sieht man dann, wie viele Stunden die ihre 12 Volt abgeben können, wenn 1 Ampere Strom fließt, also 12 Watt. Genau, und bei diesen kleinen Batterien sind es dann Milliampere-Stunden, weil das natürlich viel weniger Strom fließt. Und generell ist bei Batterien auch diese Kapazität abhängig davon, wie viel Strom fließt. Das heißt, wenn man jetzt sowas wie unser Heizschal baut, das zieht schon recht viel Strom. Dafür sind diese Batterien eigentlich nie ausgelegt. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, so eine normale 9-Volt-Batterie würde bei der Stromstärke, die jetzt hier fließt, ungefähr 300 und ein bisschen was Milliampere-Stunden haben. Das heißt, wir wären dann ungefähr bei einer Stunde Betriebsdauer. Naja, das ist ja ein netter Herbstspaziergang. Da kann man schon in einer Stunde den Hals eben ein bisschen heizen. Ist ja in Ordnung. Dann probieren wir es jetzt mal aus. Du hast jetzt hier diese Kabel so zusammengelötet, diese Batterieklipse für 2 oder auch 3 9-Volt-Batterien. Die sind eben in Serie geschaltet, wie du es genannt hast, oder in Reihe geschaltet. Genau, dadurch addieren sich einfach jetzt die Spannungen, wenn wir die jetzt also anklipsen. Erste und zweite. So, und jetzt hier dieser kleine Kippschalter. Das muss alles dann noch schöner verstaut werden, alles, aber da soweit sind wir noch nicht. Genau, klack. Und jetzt wird der Draht tatsächlich, weil da eben dieser Strom aus den Batterien da durchfließt und durch den Schalter auch, wird der Draht jetzt langsam schön warm. Ich halte meine Hand drauf. Ja, ist schon mehr als handwarm auf jeden Fall, ja. Ich würde sagen, das ist ideal. Damit gehe ich jetzt gerne spazieren, wenn das Ganze aber nicht so drahtkettenmäßig um meinen Hals hängt. Das Ganze könnte schon noch ein bisschen schöner verpackt sein, zum Beispiel in einen schönen Schal. Den nähen wir nachher mit Resi Springer, die ist auch Teil des Netzbastelkompetenzteams. Soweit funktioniert das hier alles. Jetzt kann man das natürlich noch schöner machen mit hier so Kabelhülsen drüber, die Batterien ein bisschen verpacken und den Schalter so machen, dass man gut rankommt, dass man das Ganze nicht immer, dass man den ganzen Strom nicht rausballert. Aber erstmal vielen Dank. Jo, hat mich gefreut. Georg Werner ist das, wie gesagt, heute bei einer Stunde Netzbasteln. Georgs Webseite mit all seinen vielen Bastelprojekten gibt's auf georgwerner.de, stimmt's? Richtig. Ja. Okay, vielen Dank. Also das hier ist Schrumpfschlauch, den macht man mit dem Feuerzeug heiß, habe ich gerade gemacht. Und dann schrumpft er so zusammen. Kanntest du das? Nein, das kannte ich überhaupt nicht, aber ist super. Bei einer Stunde Netzbasteln, wo wir heute einen elektrisch beheizten Schal bauen und nähen, da stoßen jetzt gerade zwei Welten zusammen. Einmal die Elektrofrickler-Welt von meinem Freund Georg Werner, bei dem ich gerade eben diese Schaltung gebaut habe, diese sehr einfache Drahtschaltung aus einem Föhn, um damit dann den Schal zu beheizen. Und jetzt bin ich rübergefahren zu Theresa Springer. Hallo Resi nochmal. Hallo Moritz. Auch Teil des großartigen Netzbastel-Kompetenzteams. Und du bist aber eher zuständig für jetzt so die Stoffarbeiten und kanntest noch nicht mal den Schrumpfschlauch, den ich hier gerade verwendet habe, um die Batterien zu verbinden. Egal. Nein, den kannte ich nicht, aber ich bin schon gespannt auf den beheizbaren Schal. Ich habe den dringend nötig. Du hast heute schon versucht, dir eine Wärmflasche um den Hals zu legen, habe ich gehört. Ja, ich habe eine fürchterliche Nackenstarre und kann meinen Hals so schlecht bewegen. Und deswegen hatte ich die glorreiche Idee, mir eine Wärmflasche um den Hals zu binden und habe dazu ein Halstuch genommen und eben versucht, die Wärmflasche festzubinden, habe mich aber damit entweder erwürgt oder die Wärmflasche ist wieder runtergefallen oder ich musste beide Hände nehmen, um dann dieses Halstuch festzuhalten. Also alles gar nicht gut. Ich brauche den Heizschal. Alles klar. Wir haben ja schon verschiedene Netzbastelsendungen zusammen gemacht. Einmal eine mit Eiern. Da haben wir so Eierhacks ausprobiert an Ostern. Und was war die andere? Da haben wir haben einen Drachen gebaut. Ja, genau. Und auch genäht. Und auch genäht, genau. Aber so richtig nähen hatten wir noch gar nicht so groß in der Sendung. Einmal habe ich so eine Handyhülle genäht, die ein Funkloch erzeugt, weil das so strahlenundurchlässiger Stoff ist. Aber ansonsten ging es noch gar nicht so viel um Nähen. Und du bist aber ausgebildete Schneiderin, auch neben anderen Sachen, Werklehrerin und so weiter. Und hier steht auch schon deine Nähmaschine. Mit der werden wir dann den Stoff zusammennähen, den ich mitgebracht habe. Was ist denn das ganz hier für Stoff? Genau, das ist einfach ein ganz normaler, leichter Baumwollstoff. Und dann hast du auch noch einen Wollstoff mitgebracht, damit der Schal auch schön kuschelig ist. Aber zuerst kümmern wir uns um den Baumwollstoff. Der ist relativ dünn, damit eben dieser Draht auch überhaupt die Wärme da durchleiten kann und nicht hinterm Stoff völlig verschwindet. Genau, von der anderen Seite soll das dann isoliert werden, würde ich sagen. Dieser leichte Baumwollstoff, der hat so Plus- und Minuszeichen drauf und so Sternchen und immer so Kreise. Ich finde, das passt ganz gut zu dieser Stromangelegenheit, die dahinter passt. Und dann dieser Wollstoff, der ist so orange mit relativ dickem Strom. Ich hoffe, der entzündet sich dann nicht von der Hitze. Aber man kann ja sich aussuchen, ob man 2 oder 3 Batterien anschließt und dann ist der Schall unterschiedlich heiß. Jetzt hast du schon angefangen mit der Planung. Du hast auch hier diese Anleitung von Instructables offen. Machen wir es genauso wie die oder wie ist der Plan? Nee, wir machen das ein bisschen anders, weil ja unser Heizschal ist nicht so lang, weil dein Draht ist ein bisschen kürzer. Deswegen machen wir ja eher so eine Art Halstuch, würde ich sagen. Und als erstes müssen wir ausmessen, wie lang ist überhaupt dein Draht. Und je nachdem, wie lang der Draht ist, so lang muss dann auch das Stück Stoff sein. Und wir werden als erstes den Draht quasi in einer Art Tunnel festnähen, weil du, der Elektriker, mir ja gesagt hat, der Draht darf sich nicht berühren, sonst... Ich bin ja auch nicht der Elektriker, ich bin ja nur der Moderator und der Elektriker ist Georg und der hat das gesagt, aber ein bisschen was verstehe ich auch davon, es gäbe sonst einen früheren Kurzschluss und es wäre nicht so gut. So, den Draht kann man ja, weil das ja wie so eine Spiralfeder ist, ausziehen, beliebig lang fast schon. Also ich denke mal, so auf diese Länge dürfte der ganz gut passen und dann kannst du ihn einfach noch ein bisschen weiter ziehen. Das Batteriefach machen wir ans Ende, oder? Genau, das machen wir als Ende und gucken dann auch nochmal, dass das nicht so stört. Das heißt, wir schauen jetzt mal, unser Stoff ist ein bisschen kürzer. Ich glaube, das ist gerade, wie es jetzt aussieht, ziemlich gut so, mit der Heizspirale doppelt. Und ich mache auch gleich ein Foto, das stellen wir dann auf deradiowissen.de oder verlinkt auch auf netzbasteln.de und dann auf die 43 klicken. So, du legst das jetzt hier auf den Stoff und genau, dann wird es als erstes immer so fixiert, so ein bisschen, oder? Mit Stecknadeln? Nee, ich schneide jetzt erstmal, weil dein Stoff ist ja noch ein bisschen zu breit, das brauchen wir ja nicht. Das heißt, ich werde jetzt erstmal das passende Stück ausschneiden. Hier die Schere sieht schön massiv aus, ein altes Ding, Spitzer und Sohn aus Solingen in Germany. Aber Stoffscheren müssen besonders sein, ne? Also gut sein. Stoffscheren, Zungenbrecher, müssen besonders sein. Diese habe ich auf dem Dachboden von meiner Oma gefunden, völlig verrostet und habe sie dann damals mit zu meiner Ausbildung genommen und sie da professionell vom Scherenschleifer schleifen lassen, weil solche Scheren sind relativ teuer und ich habe das gute Stück eben auf dem Dachboden gefunden. Niemals Papier mit einer Stoffschere schneiden. Und niemals Schrumpfschlauch habe ich vorhin gemacht, aber nur ganz wenig davon. Oh, ich habe es nicht gesehen. Ja, du hast es nicht gesehen. Nein, nicht. Resi schneidet jetzt mal hier los. In der nächsten Runde werden wir dann den Schal zusammennähen und dann mal gucken, ob es dann gemütlich bachelwarm wird um den Hals. Und es gibt eben ein halbes Nähfüßchen, dann ist nur auf der einen Seite der Schlitten und auf der anderen Seite ist es einfach verkürzt. Das benutzt man eigentlich, um Reißverschlüsse einzunähen. Und das wäre jetzt optimal, aber ich habe für diese Nähmaschine so ein Füßchen nicht. Deswegen werde ich jetzt dieses Füßchen benutzen. Und wir haben dann einfach einen größeren Abstand von deinem Draht bis zur Naht und könnten mit einem halben einfach ein bisschen sparen und es wäre praktischer. Aber es geht auch so. Resi Springer ist das und ihre alte Pfaff-Nähmaschine. Ein massives Ding. Eben so eine klassische Nähmaschine und die ist alt, aber gut, oder? Wie neu eine Nähmaschine ist, das spielt eigentlich keine Rolle. Nein, ich finde, das spielt keine Rolle, sondern ich finde die alten Nähmaschinen oft besser, weil die einfach viel, viel schwerer sind und nicht so rumwackeln. Die neuen sind halt aus Kunststoff und diese ist, glaube ich, aus Gusseisen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt die ist, habe ich selber gebraucht, gekauft, auf alle Fälle hergestellt in W.Germany vom Fachgeschäft Steinhauser in Biberach. So kommen dann die Nähmaschinen nach Berlin. Ich habe mal vor 2 Jahren eine für unseren Haushalt zu Hause gekauft und das war so auch zwar gebraucht, aber eigentlich war das so ein Aldi-Modell, wo Singer draufsteht, aber eigentlich eher nur so China-Trash dahinter steckt. Also ich glaube, die nächste Nähmaschine, die ich kaufe, wird dann auch eher so ein altes 50-Euro-Kleinanzeigen-Modell sein von der Großmutter, die sie vielleicht nicht mehr unbedingt braucht. Na, dann mal hören, wie die klingt. Und jetzt näht sie entlang dieser Stecknadeln, die die Grenze markieren von unserem Heizdraht, den wir hier in diesen Elektroschal, den wir heute bei Eine Stunde Netzbasteln 43 herstellen, da in diesen Schal einnähen, in diesen Stoff. Ein Foto davon gibt es auf netzbasteln.de und dann auf die 43 klicken oder auf Facebook oder Twitter. Läuft alles ganz normal, man muss nur immer wieder stoppen, um die Stecknadel rauszuziehen und die hast du jetzt im Mund. Ist das gesund? Das darf man eigentlich nicht machen. Der perfekt ausgebildete Schneider würde schreien, aber zu Hause in den eigenen 4 Wänden kann man das durchaus machen. Ja, solange man sich dabei nicht piekst. Du kannst auch hier einfach meine Hand nehmen und die dann da immer reinhauen. Au! Siehst du, dann doch lieber in den Mund mit der Nadel. auf alle Fälle auf keinen Fall über den Draht nähen und auch nicht über die Stecknadel nähen, sonst kann die Nadel abbrechen und das ist nicht so schön. Das nervt dann, am Ende vernäht man dann immer nochmal, dann näht man dann vorwärts und rückwärts, habe ich auch mal gelernt. In der Schule hatten wir nämlich Nähunterricht, das war noch mit so Tretnähmaschinen. Am Anfang fand ich das total albern, wieso, es gibt doch elektrische Nähmaschinen, aber dann war es eigentlich ziemlich gut, weil man so ein gutes Gefühl dafür gekriegt hat, was man da eigentlich macht. Und hat auch super funktioniert, habe da richtig so Anziehsachen damit hergestellt. Also Nähen ist eine total schöne Kulturtechnik und eigentlich kann es ja jeder. Also ich finde, nähen kann im Grunde genommen jeder. Und es gibt ganz viele Leute, die haben irgendwo zu Hause eine Nähmaschine oder die Oma hat noch eine Nähmaschine und viele sagen aber, oh nee, nähen kann ich nicht. Aber einfach anfangen und loslegen, weil geradeaus nähen kann im Endeffekt jeder. Man muss nur wissen, wie man die Maschine einfädelt und die normalen Haushaltsnähmaschinen fädeln sich eigentlich alle gleich ein. Und ich wette, im Internet gibt es ein super Einfädel-Tutorial. Da kannst du Gift drauf nehmen. Nähen ist wirklich eine einfache Angelegenheit. Man kann ja dann anfangen mit iPhone-Hüllen oder mit Judebeuteln, irgendwelchen so Hipster-Sachen. Ja, ganz genau. Einfach. Was es hier auf jedem Flohmarkt 5 Stände davon gibt, mit solchen Quatsch-Angelegenheiten. Aber das Schönste daran ist ja, es selber zu machen, wie bei vielen Dingen. Wie auch bei diesem Heizschal. Den gibt es eigentlich auch bei Amazon zu bestellen für 25 Euro. Aber der ist dann so aus komischem Vlies und sieht längst nicht so hip aus wie unser selbstgebasteltes Modell aus einem Föhn. Im nächsten Schritt wirst du dann wahrscheinlich diesen Stoff auf den Wollstoff aufnähen und dann müssen wir noch das Batteriefach machen. Genau, ich nähe jetzt erstmal, wie vorhin schon gesagt, den Heizdraht in quasi eine Doppellage von unserem leichten Baumwollstoff. Und weil wir aber nicht wollen, dass wir auf dem schönen Wollstoff auch die Nähte sehen, die quasi den Tunnel für den Draht begrenzen, damit der eben nicht verrutscht, nähen wir dann noch außen eine Lage schönen Wollstoff drumherum und dann noch das Batteriefach und fertig ist der Heizschal. Bügeln müsste sich der Schal eigentlich fast von selber können, weil er ja diesen eingebauten Heizdraht hat, aber du bügelst ihn jetzt trotzdem nochmal ganz normal mit dem Bügeleisen, damit er ein bisschen schöner aussieht für die Fotos, die wir von ihm machen. Oder das macht man sowieso einfach, oder dass der glatt ist und hübsch. Ja, genau. Das Bügeln ist eines der wichtigen Arbeitsschritte beim Nähen. Eigentlich muss man, wenn man ein ordentliches Resultat haben will, quasi fast jede Naht nach dem Nähen erstmal bügeln. Und genau das machen wir jetzt am Schluss mit unserem Schal auch, damit die Kanten ordentlich aussehen. Es dampft auch schön, das ist bestimmt auch gut für den Hals, wenn hier so ein bisschen feuchte Dampfluft ist. Wir machen heute, wie gesagt, einen elektrischen Schal, einen, wo man 3 9-Volt-Batterien reinhängen kann oder 2. Mal sehen, wie viele man braucht und der dann mit einem Draht, den wir vorhin aus einem Föhn extrahiert haben, den Hals schön elektrisch wärmt. Die Elektrizität sollte ungefähr für eine Stunde reichen, haben wir ausgerechnet. Und die Resi hat eben jetzt gerade diesen Schal dann schön genäht. Das ist, wie gesagt, innen ein dünner Baumwollstoff mit so einem Muster drauf, mit so Plus- und Minuszeichen, erinnert an die Elektrizität, die da drin auch noch vorhanden ist. Und außen ist es so ein eher so ein gestreifter, orangefarbener Wollstoff. Sieht, finde ich, hübsch aus und du hast jetzt auch noch eine Tasche rangenäht, wo die Batterien drin liegen können. Da kommen auch die Kabel ran. Ganz genau. Und an der einen Seite des Schals habe ich so ein kleines Klapptäschchen gemacht, wo man ganz leicht Batterien anschließen kann. Genau. Und die dann auf der Brust liegen, weil am Hals würde das ein bisschen stören. Ganz versteckt sind sie aber immer mit dabei. Und auf der anderen Seite sind so Druckknöpfe, die habe ich rangenäht. Mit denen kann man den Schal dann so zumindest an meinen Hals passend dran klipsen. Ich fahre gleich auch mit dem Vespa-Roller nach Hause. Da wird es wahrscheinlich ganz gut sein, diesen Schal dann zu tragen. Aber du darfst ihn auch gerne gleich nochmal ausprobieren. Dieses Wunderwerk der Technik. Wir haben das eigentlich aber gemacht nach einer Anleitung von Instructables, wobei wir da gar nicht so viel drauf geguckt haben. Haben wir eigentlich eher Freestyle improvisiert. Ja, aber das Resultat lässt sich sehen lassen und ich will den auch unbedingt anprobieren, damit mein steifer Hals verschwindet. Dann fängst du mal damit an. Ich hole jetzt mal die Batterien, dann schließen wir die an. Wie gesagt, 3 Stück, die addieren sich dann. 3 mal 9 gibt 27 Volt, weil die in Reihe geschaltet sind. Wir haben da so kleine Batterieklipse, die machen wir da jetzt mal ran. Man könnte auch 2 Batterien und einen Schalter verwenden, aber da ist eventuell die Hitze nicht hoch genug. Deine Mitbewohnerin hat zwischendrin noch gesagt, dass sie in Amerika einfach immer nasses Handtuch in die Mikrowelle hauen. Auch eine Variante. Ja, genau. Aber wir haben ja leider keine Mikrowelle. Ne? Ich habe keine, du hast keine. Naja, in Netzbasteln. Ich habe mittlerweile eine. Denn wir haben schon mal eine Netzbastelsendung über Mikrowellen gemacht. Aber da habt ihr keine Handtücher aufgewärmt. Genau, nee. So, jetzt ist hier, klipse ich die letzte Batterie ran. Wie gesagt, diese 9-Volt-Blöcke. Und jetzt müsste sich das Ding erhitzen. Jetzt schieben wir mal den Batteriekasten hier rein. Und du kannst jetzt mal den Schal umlegen. Ich lege mir jetzt den Schal um. Genau. Und klipst ihn mit dem Reißverschluss an. Und es sieht irgendwie elegant aus. Ein bisschen wie so eine Krawatte. Es sieht orange, also gemütlich aus. Und ich hoffe, dass jetzt ein bisschen Wärme zu spüren ist. Ja, du hast mir jetzt den Schal umgelegt. Und ich werde dir den wahrscheinlich nicht wiedergeben. Weil Tatsache, das wird wohlig warm. Wie die alte Heizdecke von meiner Oma, um den Hals geschnürt. Nur die Halsdecke von der Oma, die kann dann immer noch in Feuer ausbrechen. Ich glaube, das kann der Schal nicht. Man sollte also nicht denken, dass diese 9-Volt-Batterien da so wahnsinnig viel Power haben. Kann sich wahrscheinlich auch noch an eine Steckdose damit anschließen, aber braucht man noch ein Netzteil dafür. Sitzt da auch einigermaßen gut? Ja, für mich wäre das besser, wenn der ein bisschen enger wäre, damit der Schal ein bisschen mehr am Hals anliegen würde. Aber das ist ja kein Problem, weil jeder kann ja quasi die Druckknöpfe je nach Gusto und Hals so annähen, dass es passt. Wie es sein muss. Und die Temperatur, ist die zu hoch oder zu niedrig oder passt genau? Optimal. Ich bin Fan. Ja. Und die Stoffauswahl ist auch 1A. Ja. Ich mache noch ein Foto. Die Fotos kommen wie alle Fotos auf dieradiowissen.de und dann eine Stunde Netzbasteln durchklicken. Oder ihr geht auf netzbasteln.de und klickt auf die 43. Und jetzt ist schon der Zeitpunkt gekommen, wo ich bei dir bedanke und versuche, dir den Schal irgendwann abzuluxen, damit ich ihn dann auch mal tragen kann. Das war die 43. Ausgabe von Eine Stunde Netzbasteln. Eine machen wir noch in diesem Turnus, nämlich alle 2 Wochen Mittwochabend. Dann geht's vielleicht am Sonntag weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, Fotos und Links alles auf netzbasteln.de. Mein Name ist Moritz Metz und vielen Dank nochmal an Risi Springer und an Georg Werner, die heute als Teil des Kompetenzteams geholfen haben, diesen herrlichen Schal, wenn du ihn mir dann mal gibst zum Ausprobieren. Mal gucken. herzustellen. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz.